Bayern 2 Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt Sie Ralf Hohmann. Was haben Autoreifen, eine Bügelmaschine, ein Fallschirm, Sonderbriefmarken und eine Grußbotschaft von Königin Elisabeth II. Miteinander zu tun? Nur eine Biografie kann so verschiedene Ereignisse und Gegenstände miteinander verweben. Zum Beispiel die Biografie von Valentina Tereshkova. Als Jugendliche arbeitete sie in einer Autoreifenfabrik, später als Büglerin und Zuschneiderin in einem Spinnereikombinat. An einer Abendschule bildete sie sich fort zur Technikerin. Doch bereits vorher startete sie in einem Aeroclub mit ihrem Hobby, dem Fallschirmspringen. Wir sind im Jahr 1955. Und als die Sowjetunion daran ging, eine Gruppe Kosmonautinnen zusammenzustellen, sahen sich die Zuständigen auch bei den Fallschirmspringerinnen um, da es zu wenig Pilotinnen gab. Und so wurde die engagierte Kommunistin Valentina Tereshkova 1963 die erste Frau im All. Und bis heute ist sie die einzige Frau, die allein um die Erde kreiste, also ohne Begleitung männlicher Kosmonauten. Später heiratete sie einen Kosmonautenkollegen und brachte 1964 die Tochter Aljenka zur Welt. In den 1970ern war Valentina Tereshkova Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU und Mitglied des Präsidiums des Obersten Sowjets. Nach ihr ist ein Mondkrater und ein Kleinplanet benannt. Zur Winterolympiade in Sotschi 2014 gehörte sie zu den 8 Trägerinnen der olympischen Flagge. Valentina Tereshkova ist nach wie vor Vorbild und gilt als eine starke Frauenfigur. Wie heißt es so schön im Abspann mancher Filme? Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder realen Ereignissen sind rein zufällig. Und in unserem heutigen Hörspiel ist es zufällig so, dass die Tochter von Valentina Tereshkova in der Schweiz das renommierte Institut Elektra betreibt. Dorthin kommen die Töchter von weltberühmten Müttern für ein Coaching. Denn genau das ist ihr Problem. Wie wird man den Schatten der eigenen Übermutter los? Wie kann man bzw. Frau bzw. Tochter sich von ihrer übermächtigen Mutter befreien? Im Institut Elektra kommt es zum Showdown der Mutter-Tochter-Klischees. Im Hörspiel von Mariola Brilowska kriegen alle ihr Fett ab. Musikalisch orchestriert von Stereo Total. Und Françoise Cactus von Stereo Total gibt im Hörspiel auch die Tochter von Marlene Dietrich, die es ins Institut Elektra verschlagen hat. Institut Elektra, ein Hörspiel von Mariola Brilowska. Ich bin die Tochter von Marlene Dietrich. Ich bin Frau Curie. Wie kann ich Ihnen helfen, Frau Dietrich? Kann man hier rauchen? Das dürfen Sie gerne. Thank you. Aschenbecher? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen, Frau Dietrich? Ich habe einen Bestseller geschrieben über meine Mutter. Ich erinnere mich, das ging ja damals durch die Medien. Mhm. Eine deutsche Journalistin hat das Buch total verrissen. Deswegen bekomme ich Probleme mit meinem Verlag. Sie meinen Alice Schwarzer, richtig? Ja. Kann ich eine von Ihren Kippen haben? Ja, bitte. Feuer? Danke. Das Problem, das Sie mir hier schildern, das betrifft das Persönlichkeitsrecht. Das ist ja etwas, das jedem zusteht, jedem Menschen. Und dann gibt es Personen der relativen Zeitgeschichte, wie es so schön heißt. Das wäre jetzt Ihre Mutter, also eine Person, die so berühmt ist, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, über deren Leben informiert zu werden. Das Spannende ist auch, dass gerade im Fall Marlene Dietrich der Bundesgerichtshof erstmalig entschieden hat, 2002, dass das Persönlichkeitsrecht vererbbar ist. Dass also Sie das Persönlichkeitsrecht ihrer Mutter geltend machen können, obwohl ihre Mutter schon tot ist. Ich weiß, ja. So. Ich kann mich erinnern, ja, ja. Sie sind die Tochter der Mutter. Das heißt, dass Sie eigentlich die Verletzerin sind, im Falle, dass Sie das Persönlichkeitsrecht Ihrer Mutter beschädigt hätten. Oh. Das, was eben Alice Schwarzer Ihnen vorgeworfen hat. Sie sind auf jeden Fall in dem Fall dann nicht das Opfer. Ah, okay. Dass Sie jetzt Alice Schwarzer verklagen wollen, das wäre in Deutschland nicht möglich. Genau. Aber es wäre möglich, dass zum Beispiel Frau Schwarzer Sie verklagt. Was? Weil Sie falsche Behauptungen verbreiten. Diese Möglichkeit besteht auch. Das heißt, es ist eine schmale Gratwanderung, auf der Sie sich da bewegen. Entschuldigen Sie. Es bestünde natürlich auch noch die Möglichkeit, dass Sie sich selbst verklagen. Oh, ja, ja, das machen wir. Das würde ich auch gerne für Sie übernehmen. Den Anspruch können Sie auf jeden Fall auch in Deutschland geltend machen. Es wäre allerdings unter Umständen zu empfehlen, weil dieser Verriss in Amerika veröffentlicht wurde, das dort geltend zu machen, weil da die Schadensersatzbeträge erheblich höher sind. Ja, das müssen wir machen. Sorry. Soll ich mal das Fenster öffnen? Oh ja, danke schön. Wissen Sie, normalerweise ich rauche gar nicht, nur meine Nerven. Ja, das ist ganz normal. Ich habe auch Depression, ich muss zum Psychiater gehen. Ein sogenannter Folgeschaden. Ich habe nur die Wahrheit geschrieben. Ich habe auch Tonbandaufnahmen. Prima. Sie können also Beweise erbringen, das ist ja sehr gut. Können Sie es mal vorspielen? Katja, ich verhungere hier. Kannst du mir eingelegte Heringe in Schweden bestellen? Und ich brauche Frankfurter Würstchen aus Berlin. Die Kochplatte neben dem Bett ist kaputt. Lächerlich. Ich habe sowieso nichts mehr zu essen, Kätzchen. Ach, der Füllfederhalter ist runtergefallen. Ich kann die Fanpost nicht beantworten. Twitter gibt's auch nicht mehr. Und auch keine Umschläge und keine Briefmarken. Kater, ruf mich an. Ich drücke auf die Taste, weil wissen Sie, das geht so stundenlang. Sie hat mich 30 Mal am Tag angerufen. Ich habe sehr große seelische Schäden. Da kann ich Ihnen auf jeden Fall helfen. Ich würde diesen Schaden mal zusammenstellen und dann setzt man erstmal außergerichtlich eine Frist. Und wenn die darauf nicht reagieren, dann klagen wir. Was wird das kosten? Ich arbeite nach der Gebührentabelle. Okay. Ich mache mal jetzt lieber das Fenster zu, nicht, dass uns einer zuhört. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben von einer Einrichtung Institut Elektra in der Schweiz. Das ist spezialisiert auf solche Fälle wie Ihren. Es hilft Töchtern berühmter Frauen, damit umzugehen. Also ich denke, da hätten Sie genau den richtigen Ansprechpartner. Ich selbst, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, habe die Hilfe dieses Institutes auch in Anspruch genommen und bin sehr glücklich darüber. Es hat mir sehr geholfen. Könnten Sie mir noch eine Zigarette geben, bitte? Heißt das, dass Sie... Ganz genau, ich bin eine Nachfahrin von Marie Curie, eine Enkelin. Marie Curie war ja nicht nur eine berühmte Wissenschaftlerin, sondern auch die erste Professorin der Welt. Das kann man eigentlich nicht übertreffen, zumal als Frau. Oh. Wenn Sie dahin möchten, könnte ich Sie auch vermitteln, ganz klar. Ich habe da Kontakte. Okay. Curie hier. Ich grüße Sie herzlich. Dreimal dürfen Sie raten, wer es ist. Sie werden nicht drauf kommen. Eine Tochter? Sie glauben es nicht, Marlene Dietrich. Ja, so ist es. Relativ schnell. Kosten dürften überhaupt kein Problem sein. Wunderbar, ich danke Ihnen. Hervorragend. Miller, mein Name. Frau Tereshkova, kann ich hier malen? Ja, hier sind Sie richtig, im Institut Elektra. Ich bin Tochter von Alice Miller. Meine Mutter hat das Buch geschrieben, das Drama des begabten Kindes. Ja. Meine Mutter hätte lieber das Buch geschrieben, das Drama der begabten Mutter. Wissen Sie, ich bin die Tochter von Valentina Wladimirovna Tereshkova. Wladimirovna. Wladimirovna. Wladimirovna. Wladimirovna. Wladimirovna. Wladimirovna. Knef, mach du. Ich heiße Knef, die Hildegard, das war meine Mutter. Mein Spitzname ist Hef. Hef? Ja, Hef, denn die Hefe muss gedeihen. So wie Sie in unserem Institut Elektra. Meine Mutter war eine Traktorfahrerin. Können Sie meine Koffer entgegennehmen? Knef. Jawohl. Koffer. Mein Kuchen, er hat Bing gemacht. Knef. Koffer. Ich soll einen Kofferkuchen backen? Mit so einem großen Auftrag wurde ich noch nie belohnt. Das ist hier ganz kreativ. Ich merke schon, dass ich hier richtig bin. In meiner Kindheit habe ich lieber mit Puppen als mit Panzern gespielt. Tereshkova, ich hole noch ein bisschen Hefewasser für Sie, in Ordnung? Ein wenig Hefewasser. Frau Miller, wollen Sie auch etwas? Ja, ich brauche meine Pinsel jetzt. Ich will schon loslegen. Also, ich meine, welche Wände soll ich jetzt anmalen? Dann bin ich, als ich volljährig wurde, in die Schweiz gekommen. So, hier kommt Hefewasser, Frau Tereshkova. Entschuldigen Sie, Knef, aber die ist irgendwie komisch. Die erzählt nur Geschichten. Das stimmt alles nicht. Die hat zu viel rohen Teig gegessen. Ich will Frauen helfen. Im Institut Elektra können Sie endlich Ihre Wut auf Ihre Mutter verbal definieren lernen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will mein eigenes Geld verdienen. Sie wollen aber nicht so werden wie Ihre Mutter. Niemals, oder? Ich bin nicht wie meine Mutter. Ich will nicht was werden, weil ich schon was bin. Und zwar Malerin. Das ist das Einzige, was ich kann. Wissen Sie, wenn ich mir meine Mutter so anschaue, ja, wie sie immer noch in einer Uniform voller Medaillen rumläuft, ja. Diese Frau ist über 80 und sieht aus wie Brezhnev. So will ich niemals werden, verstehen Sie das? Reden Sie von Valentina Wladimirovna Tereshkova, der ersten Frau im Weltall? Meine Mutter war die erste Frau im Weltall. Sie verbrachte dort 3 Tage und umrundete die Erde 48 Mal. Frau Tereshkova? Ja. Aber die ist noch, die arbeitet doch jetzt für Putin, also Ja, meine Mutter arbeitet für Putin. Mein Kuchen hat gebingt, es tut mir leid, ich muss jetzt. Mir ist das egal, Hauptsache. So nicht. So sind dann diese nicht. Frauen da hinten, die da stehen. Das da, das ist die Berg, da ganz links. Und deswegen coache ich sie hier. Berg? Sie meinen sie die Berger, die Tochter von Erika Berger. Gruppe, genau, genau. Und da in der Mitte, das ist die Freud. Freud, von Anna Freud. Ja, ja. Daneben ist die Claudia, die will nicht sagen, von wem sie die Tochter ist. Ist das die Tochter von Claudia Roth? Dann würde die Tochter ja auch nicht Claudia heißen. Und was machen die denn da? Die warten auf Tereshkova und die Stellungstherapie, die müssen sich immer in bestimmte Positionen stellen. Jetzt die Mutter. Sprechen Sie mir nach. War Ihre Mutter genauso wie Tereshkova? Wenn sie dann mal da war, dann hieß es natürlich, oh, ich bin Hildegard Knef. Von nun an ging's bergab. Dann war alles wieder gut, dann ging alles wieder bergauf. Mit meiner Kunst möchte ich mich durchsetzen. Ich muss meinen Namen ganz alleine für mich haben. Ich habe schon genug gelitten, dass ich mir meinen Namen mit meiner Mutter geteilt habe. Wollen Sie einen Kuss haben? Einen Kuss? Als Wiedergutmachung. Okay. Kommen Sie zu mir ins Atelier und stehen Sie Model für mich. Von nun an ging's bergab. Mit meiner Mutter war das so. Sie wollte mit mir nichts zu tun haben, deswegen bin ich in einer ambulanten Wohngemeinschaft aufgewachsen, weil sie gemerkt hat, ich werde niemals so wie sie. Ist das so bei Ihnen gewesen, dass Ihre Mutter wollte, dass Sie so werden wie sie? Ja, aber da hat sie sich gewaltig geschnitten. Ist das der Grund, warum Sie Bäckerin geworden sind? Jetzt bin ich todesunglücklich. Ich muss jetzt ganz viele Kuchen backen, damit ich das verkraften kann. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Ich will nicht so werden wie du. Mama. Weil ich das nicht für richtig halte, wie du es gemacht hast. Mama. Ich mach mal alles anders als du. Mama. Ich bin besser als du. Ich bin besser als du. Mama, fass mich an. Ich bin die Beste. Mama. Ich bin die Beste. Ich bin die große Mutter. Ich bin jetzt deine Mutter. Ich bin deine Mutter. Fass mich an. Mama, ich bin die Beste. Ich bin die Einzige. Ich bin die große Mutter. Ich bin jetzt deine Mutter. Ich will nicht so werden wie du. Fass mich an. Ich bin die Beste. Die kleine Lindgren möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ich wiederhole, die kleine Lindgren möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Hallo? Ich bin gerade angekommen und ich heiße Lindgren. Mein Name ist Dietrich. Du bist neu hier auch? Ich bin schon seit Stunden hier. Niemand ist gekommen. Ich denke, ich werde mich irgendwo beschweren müssen. Ich bin Svenk aus Schweden. Komm ich? Meine Mutter ist Astrid. Kennen Sie nicht? Ich weiß nicht genau, weil leider... Das ist meine Mutter. Ach, ich rede so gerne über meine Mutter. Die war so eine... starke Person und immer voller Energie. Ich hatte eine Mutter, Marlene, aber sie war keine richtige Mutter. Sie sind die Tochter von Marlene Dietrich? Ja, bin ich leider. Marlene ja. Dietrich. Gut, Greta Garbo, auch Schwedisch, war auch ganz groß. Fand ich eigentlich noch besser. I don't know, ich weiß nicht. Die hat die Deutschen verraten und hat dann für die Amis gesungen. Ah, stimmt. Meine Mama hat Kriegstagebücher geschrieben und sie war beim Geheimdienst angestellt und hat... Briefe durchgeschaut. Oh ja? Private Briefe, vielleicht auch Schweden betreffend. Die waren ja eigentlich nicht im Krieg, aber Norwegen war im Krieg. Sie hat sich auch geschämt. Ich finde es auch ein bisschen beschämt, aber eigentlich ganz wichtig für die ganze Welt. Ich bin sicher, mein Problem ist meine Mutter. Sie hat nur einen einzigen Menschen in der Welt richtig geliebt, sich selber. Ich bin mir sicher, du warst ihr kleiner Liebling, ganz sicher. Meine Mutter hat sich auch immer sehr gern als Mann angezogen. Meine hat es, glaube ich, deiner nachgemacht. Aber in Vimmerby war meine Mama die erste mit kurzen Haaren. Okay, ich will nicht über meine Mutter reden, aber was mir gefällt hier ist, dass es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann, wie malen oder töpfern oder irgendwas. Und was will ich machen? Das konnte ich als Kind niemals machen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in die Schule gehe. Die wollte, dass ich immer bei ihr bleibe, wie so ein Schusshund. Das war bei mir ganz anders. Gespielt habe ich, gemalt und ich komme wegen des Töpferns. Sing doodle dai, sing doodle dai, sing doodle doodle dai, sing doodle dai, sing doodle dai, dann rimmel. Kennt ihr Serie von dem Buche von meiner Mama? Sorry, deine Mutter ist in den USA überhaupt nicht bekannt. Ich weiß überhaupt nicht. Ist nicht bekannt in den USA? Um vielleicht aber nicht von mir. Also du musst mir alles erklären. Ich kann nächstes Mal mir den Schwanenmantel meiner Mutti ausleihen. Fantastisch. Ja, guten Tag. Ich bin die Frau Tjereschkova. Willkommen im Institut Elektra. Entschuldigen Sie vielmals, aber ich hatte gestern noch einen etwas längeren Männerabend, Frauenabend und auch jetzt eine schwierige Aufnahme. Okay, fantastisch. Muss ich mich irgendwo anmelden oder? Für mich braucht ihr kein nichts auszufüllen. Aha, habe ich notiert. Ach, ich lese das nicht mal, ich unterschreibe das jetzt. Dann hätten wir schon mal das... bürokratische fast hinter uns gebracht. Ich sage immer Vigorofika, das ist der Kaffee trinken. Gorofika geht auch mit Tee. Okay, wir machen what you want. Ein Tee vielleicht? Ja, ja. Das haben wir hier in der Schweiz. Knef? Knef? Ja, wieso, was? Es stinkt. Jawohl. Aus Milas Atelier, was ist das? Sie malt mit den Farben, die in dem Fisch gelagert wurden, weil es ja hier nicht genug Platz gibt. Wir lagern in unseren Fischen die Farbe für Frau Mila? Ja, so könnte man es nennen. Außerdem stinkt es nebenan immer nach deinem Kuchen. Den ganzen Tag stinkt es nach Kuchen. Warum musst du den ganzen Tag backen? Kuchen ist doch lecker. 6,75, das muss ich mir merken. Warum? Milliliter. Milliliter für was? 6,75. Das ist gefährlich. Sie sind doch wirklich gefährlich. Frau Miller, die hat noch nicht mal ein richtiges Atelier. Da muss sie hier erstmal ein Lebkuchenhaus backen und dann beschweren sie sich. Was soll das hier eigentlich sein? 6,75. Bei mir zu Hause war das auch so. Meine Mutter hat immer nur sich selber gesehen. Es war völlig egal, ob noch jemand anderes in der Wohnung war. Und dann ist sie immer im Kreis gelaufen, immer im Kreis gelaufen, immer im Kreis gelaufen. Die ganze Welt hat sich um sie gedreht. Und was anderes konnte sie nicht Wissen sehen. Wissen Sie, Terieschkova, ich bringe Ihnen jetzt erstmal ein Hefewasser. Gut. Doppelte Portion, bitte. 6,75 Milliliter. Pass auf. Bei Ihnen habe ich schon fast das Gefühl, dass Sie das hier alles nicht mehr objektiv sehen können und gar nicht mehr auf die einzelnen Probleme der Leute eingehen können, sondern sich mit jedem Fall nur selber noch weiter hochsteigern. Glaub mir, es gibt keine Objektivität. Das ist ein Phantasma. Es gibt sie nicht. Es wird sie nicht geben, solange wir im Menschenkörper gefangen sind. Ob er jetzt weiblich ist oder männlich. Hier, Ihr Hefewasser. Ich glaube, das ist ein Anfang. Mein Name ist Schneider. Ich habe meine Blumenschere dabei. Ich bin Floristin. Meine Mutter Rumi war eine Schauspielerin. Ich bin keine. Ich will auch gar keine werden. Weil ich keine Rabenmutter werden will. Rabenmutter, Rabenmutter. Damenbart, Hemdmanschette. Mannsweib, Emanze, Suffragette. Hosenanzug, Blazer, Overall. Powerfrauen, Amazone Girl. Ich will kein Damenbad kriegen. Wahrscheinlich komme ich aber nicht drum herum. Ich mag keine Hemden tragen. Ich mag keine Mannsweiber. Ich bin keine Emanze. Rabenmutter, Rabenmutter. Krawatte, Hose, Zigarette. Königin, Feministin, Stiefelette. Zigarre, Koteletten, Sombrero. Rabenmutter, Frauen, Zimmer, Zigarillo. Ich finde Frauen in Hosenanzügen unattraktiv. Ich verabscheue Blazer und Overalls. Kleider. Krawatten, Hosen, Zigaretten sind echt nichts für mich. Ich bin keine Feministin. Ich ziehe keine Stiefeletten an. Ich habe da eine Aversion. Zigarren, Zigarillos, Koteletten, Sombreros, bitte, bitte nicht. Ich meine, zu rabenmütterhaft. Ich hab da eine Aversion. Tampopille, Lippenstift. Diva, Damenduft. Rabenmutter, Rabenmutter. Mund, Brust, Taille. Heile Mutter, Weihe. Rabenmutter, ich schreibe ein Buch über Blumen. Sag mal, Lindgren, warum bist du denn eigentlich hier? Alle Frauen, die hier sind, die sind eigentlich wegen ihres Mutter-Tochter-Komplex. Ja. Ich auch. Ja. Ich verstehe das eigentlich nicht. Was machst du denn hier? Das ist wahr. Ich lebe noch heute von meiner Mama. Und ich habe enge Liebe, enge Nähe zu meiner Mama. Gar keine Distanz. Ist auch jetzt, wo sie ist tot. Aber ich höre meine Mama immer noch. In meinen Gedanken höre ich meine Mama und die sagt, Lille Karin, hör mal, du hast aldrig vergangen für ein Klettertritt. Du bist niemals zu alt, um auf Bäume zu klettern. Ja, aber vor 2 Stunden war eine schöne Familienaufstellung und du warst ja gar nicht da. Es gibt gesellschaftlich für mich das Problem, die Tochter von meiner Mama zu sein. Also nicht, eigentlich kein Problem, eigentlich ein großes Glück. Aber du warst nicht bei dem Kurs, nicht bei dem Kurs. Ich meine, was machst du den ganzen Tag hier eigentlich? Also gesellschaftlich, international gesellschaftlich, ist es doch eindeutig, dass die Rolle der Mutter und der Frau und auch der Tochter eine Rolle ist, die im Augenblick so stark im Mittelpunkt steht, aber eben doch mit der falschen Perspektive, finde ich. Ich will mal so sagen, wer als Frau erfolgreich ist, hat es nicht leicht, aber auch nicht schwer. Gut, also was willst du denn sagen eigentlich? Ich will sagen, dass es Neuerungen braucht und dass wir uns tintenfischartig in verschiedene Bereiche der Gesellschaft hineinarbeiten müssen. Als Frau, wie Würmer müssen wir durch das Erdreich kriechen. Ja, also redest du vom Feminismus? Bist du irgendwie... Ich bin überhaupt keine Feministin. Ich bin nie Feministin gewesen. Versteh mich als Wurm? Ja, also du meinst mir so, wie Nietzsche das gesagt hat, dass der Wurm nach oben zum Licht schaut? Nee, hat er das gesagt? Das hat er wirklich gesagt. Ach, kannst du ein Geheimnis aufbewahren? Ja, manchmal ja, manchmal nein. Aber du darfst das nicht besprechen. Das ist ein Geheimauftrag. Was für ein Auftrag? Du hast mitgekriegt von unserem ehrwürdigen Nobelpreiskomitee. Du hast es auch gehört, oder? Ja. Deshalb sage ich Wurm. Ich werde das niemand verraten, aber... Ich habe ein anderes Problem. Also ja, eigentlich wollte ich mich hier quasi entfalten. Also ich habe hier jetzt ein Atelier bekommen, das ist ja in meinem Vertrag, dass ich hier richtig malen kann. Und was machst du denn für Kunst? Das ist eigentlich egal in der Kunst, was man malt. Ja, richtig. Ja? Richtig. Aber was genau für Kunst machst du denn? Als ich angekommen bin, hat die Knef, die Assistentin von Tereshkova, die backt immer Kuchen. Ja. Ja. Und jetzt sind so viele Kuchen da, da haben sie mir die Kuchen zum Anmalen gegeben. Also ich bemale diese Kuchen. Das ist lecker, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bemale, also Skulpturen. Ja. Also ich benutze Dispersionsfarbe. Aber und die stinken irgendwann, ne? Stinken? Ja, da muss man Formalin reinspritzen. Ja. Oder Lebensverlängerungschemie. Fantastisch, toppen. Aber ganz wichtig, wenn du wirklich großen Wurf denkst, da musst du immer ganz, ganz groß deinen Namen überall hin schreiben. Ja? Ganz, ganz groß. Überlebensgroß, würde ich sagen. Ein kleiner Kuchen, überlebensgroßer Name. Miller. Also ich schreibe mich mit Doppel-L, weißt du das, ja, ne? Ja. Das ist ein langer Name, da muss ich alles Querformate machen. Also ich gehe jetzt mal in mein Atelier, also ich bemale dir jetzt überall Miller drauf. Weißt du, ich habe jetzt in ein paar Tagen eine Ausstellung. Kommst du zu meiner Vernissage? Ich bin begeistert. Will du Gorfika? Sollen wir Kaffee trinken? Gorfika? Gut, dann lass uns Kaffee trinken. Einfache Dinge tun, Haushalt stricken und im Garten arbeiten und vielleicht auch manchmal für mich ein bisschen tanzen. Ja, tanzen. Als ein Traum. Ich tanzte wenig. Ja. Da bin ich ganz absolut sicher. Ja. Lille Karin, hör mal. Du er altri vergangen, für at klettrei tret. Ja, es ist schon ein sehr verantwortungsvoller Auftrag, den ich habe. Hey. Also, du bist ja die Tochter von Hildegard Knef. Ja, ja, genau. Ich habe dir etwas Kuchen mitgebracht. Warte, ich muss vorher probieren, weil ich bin auf der Teigkuchen geworden. Also Hast du selber gebacken da? Ja, ja, ich back ganz viel. Ich habe auch noch mehr Kuchen. Warte kurz. Schmeckt ganz gut, willst du auch? Okay, ich nehme ein Stück. So, ja. Du weißt, ich bewundere deine Mutter. Ich finde, die kann gut singen. Ich finde, die singt besser als die Dietrich, ne? Wahrscheinlich kennst du meine Mutter besser als ich. Oh. Von nun an ging's bergab. Oh Gott, ja, das ist ja... Findest du nicht trotzdem, dass sie besser singt als Marlene? Also meine Mutter, ich finde, dass sie eigentlich gar keine gute Stimme hatte oder so. Was sie hatte, war Erscheinung. Ja. Sehr schöne Kostüme, sehr teure Kostüme, ein ganzer Mantel aus Schwanenfedern und Kleider mit Diamanten drauf. Und wenn ich die Musik von deiner Mutter höre, dann kann ich immer gut backen. Ja? Ja, also bei dem Kuchen habe ich auch die Musik von deiner Mutter gehört. Oh my God. Ja, ja. Was hast du dir da angehört? Sag mir, wo die Blumen sind. Oh Gott, dieses Ding, ja, okay. Deswegen ist auch ein bisschen Melancholie damit reingeflossen, falls du das schmeckst. Also wahrscheinlich ist dein Gaumen nicht so ausgebildet. Warum nicht? Weil ich Amerikanerin bin, oder? Ja. Ach, also diese Vorurteile immer. Aber war Marlene Dietrich Amerikanerin? No, German. Und warum bist du Amerikanerin? Du bist auch Amerikanerin. Ja, ja, ich bin auch in Amerika geboren, aber ich habe mich da bei einer Konditorei beworben. Ach so, deswegen schmeckt deine gute Kuchen so gut. Ja, soll ich dir zeigen? Ich zeig dir meine neue Kreation, okay? Hier. Okay. Ja, komm mit in die Küche. Mein Name ist Berger. Ich war Schlüsselkind. Ich habe mehr Taschengeld als Liebe bekommen. Ich durfte Süßigkeiten essen, so viel ich wollte. Meine Mutter war nicht abends da, um zu gucken, ob ich Zähne putze. So war meine Mutter. So war Erika Berger. Gucken Sie mal hier meine Zähne. Sehen Sie die, wie die aussehen? Alles voller Karies. Hier sieht man jetzt nicht mehr so genau. Ich habe so Kronen und alle möglichen Sachen. Ich habe richtig auch gute Zähne. Also vom Außen sehen sie so aus. Aber ich habe alles in mich gefressen. Ich habe alles in mich hineingekehrt. Ich konnte es gar nicht aussprechen. Ich wollte die Leute mal mit nach Hause bringen in der Pubertät, wie das andere machen. Ich hatte eine Couch, die war geil. Ich hatte ein super Zimmer. Schließlich habe ich auch Kohle gehabt irgendwie für ein geiles Teenie-Zimmer. Und was war ich in dem Teenie-Zimmer? Ich war ständig allein, weil... Ha, und da kommt jemand. Ja, das ist meine Mutter. Ach, die Sexberaterin? Ich habe mich einfach nicht getraut, jemand mit nach Hause zu bringen. Da war ja dann wohl klar, es kommt raus, sie ist eine Sexberaterin. Mutter wollte da sein, Mutter wollte Mutter sein, aber Mutter war keine Mutter, Mutter war nichts. Sie, Mutter, Mutter, Mutter, Mutter, sie. Sie hatte Neurosen, Mutter hatte Neurosen, Depressionen, Mutter, ja, Neurosen, Narzisstin. Sie war eine Narzisstin, Mutter, immer Mutter, sie. Und was ist mit mir? Ich gehe unter, Mutter, Neurosen, immer nur sie ansehen, sie, ihre Langbeine, sie selbst, immer sie, Mutter. Und ich, was ist mit mir? Mutter. Jereschkova am Telefon. Die Dietrich, das ist keine Klientin, die ich mir selber ausgesucht hätte. Sie wissen, wie viele Aussagen ich hatte. Dreht sich alles nur um Geld. Sie wissen, ich will die Mutter sein. Aber wissen Sie, wie ich mich fühle? Ich habe 3-mal Hefewasser gehabt. Bitte, es kann doch nicht so schwer sein mit Ihren Beziehungen, Frau Curry. Sie sind eine intelligente Frau. Sie sind Nachfahren der Besonderen. Also bitte. Frau Curry, wollen Sie mich erpressen? Ich brauche Klientinnen. Ganz schöne Schicke. Und auch ein bisschen Schmuck, ja. So schick. schicke Kette und dann der Ohrring. Ja, ganz schön, ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Damen, in der Songwerkstatt. Frau Berger ist noch nicht da. Frau Dietrich und Frau Lindgren sind schon da. Mhm. Wollen wir mal anfangen? Ja. Also, ich bin jetzt da. Frau Berger, Sie sind zu spät. Wir haben schon angefangen. Ja, also, aber ich bin ja schon da. Tut mir leid, wir sind mittendrin, das passt nicht. Hä? So, ich habe jetzt verhandelt mit der Tereshkova. Die hat mir jetzt dann als Ersatz, weil ich zu kleines Atelier habe, ich darf jetzt eine Songwerkstatt leiten. Also meine Bilder sind die Umsetzung meiner Gedanken. Und diese Gedanken kann man natürlich in Worte fassen. Ich habe ein Arrangement. Ich versuche, die Bilder in Songs umzusetzen. Ja? Okay. Ah, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Ja. Ja. Sie breitet alles an, sie überschreitet Grenzen, sie ist immun aus deinen Schmerzen. Ja, ich spiele das zurück und dann könnt ihr vielleicht mal schon gleich anfangen, oder? Ja. Ja. Ich jetzt? Das sind für dich. Ja, was heißt denn für mich? Das ist für das Institut. Ja. Das ist für die große Vernissage von mir. Ja, ja, mir ist das egal. Und mich? Kannst du mich auch hören? Ja, ja, ich habe dich noch gar nicht gehört, du hast noch gar nicht gesungen. Ach so, okay. Halt es alles ab. Sie überschreitet deine Grenzen. Ist immun auf deine Schmerzen. Sie bevorzugt, sie sabotiert. Sie erniedrigt. Sie kritisiert. Sie macht dich schlecht. Selbstsüchtig und stur. Infantil und kleinlich. Eine einzige Tortur. Sie reagiert. Der Text ist falsch. Das ist nicht das, was du gesungen hast. Ja, das stimmt. Wir haben keine Zeit zu proben, dann machen wir uns lächerlich. Habt ihr die Musik jetzt im Kopf? Oder? Ja, ein bisschen haben wir die im Kopf. Ich würde einmal hören. Ja. Ich kann nicht singen, wenn ich habe nicht den richtigen Text. Es geht doch darum, dass die Farben in Wörter und Töne umgesetzt werden. Ja, ja, ja. Das probieren wir auch. Die sind ja auch farbig hier, die Texte. Das schaffen wir wahrscheinlich. Ja. Fantastisch, macht Spaß, ist schön, müssen wir üben. Nur habe ich nicht zum Anziehen. Ich habe im Keller gesehen, man kann sich diese Uniformen anziehen. Du möchtest, dass wir nicht wie Frauen aussehen? No. Das kommen Leute von auswärts. Wie viele Leute sollen denn überhaupt kommen? Ich rechne 350. Sowas. Vielleicht werden es sogar mehr. Miller, hier am Apparat. Tag. Ja, Frau Schneider, warum sind Sie immer noch nicht zur Gesangsprobe? Wie viel Uhr sollte ich denn da sein? Ja, hier gerade, es findet gerade die Songwerkstatt statt. Warum hat mir denn keiner Bescheid gesagt? Ja, hat nicht die Tereshkova Bescheid gesagt? Ja. Dann sind Sie nicht vor. Ach, okay. Sie lügt. Sie manipuliert, sie steuert deine Gefühle, sie steht immer im Mittelpunkt. Noch ist nicht richtig die Melodie, also ich meine, hier ist falsch. Ich habe meine Bilder, wenn das so ist, dann wäre das orange, aber Sie sehen doch, dass es rot ist. Ach so, sie ist egozentrisch, sie terrorisiert. Okay. Und sie lügt und sie manipuliert. Besser. Sie ist egozentrisch, sie terrorisiert. Oh, sie lügt. Sie lügt und sie manipuliert. Sie steuert deine Gefühle, sie steht immer im Mittelpunkt. Sie macht auf sich aufmerksam, ohne jeden Grund. Sie macht dich schlecht. Ist selbstsüchtig und stur, infantil und kleinlich, eine einzige Tortur. Sie ist defensiv, sie beschuldigt, sie reagiert allergisch auf Kritik. Sie zwingt dich in die Erwachsenenrolle, sie verliert nicht die Kontrolle. Sie ist egozentrisch, sie ist terrorisiert. Oh, sie lügt und sie manipuliert. Sie weigert sich, sie hat keine Empathie. Sie projiziert, sie führt immer Regie. sie macht dich schlecht. Erst selbst du Stich und stur, infantil und kleinlich, eine einzige Tortur. Sie erschafft Situationen, die du nicht gewinnst. Sie bricht die Regeln, die du nicht bestimmst. Sie ist egozentrisch, sie terrorisiert. Oh, sie lügt und sie manipuliert. Sie ist egozentrisch, oh, sie lügt. Eine Notation in Farben, die gleichzeitig Musik ist und mit der man auf der Leinwand und im Pinsel arbeitet, und es gibt das Mal-Lied-Bild. Hallo, Fräulein. Ich habe Sie noch nie gesehen hier im Institut. Sind Sie gerade gekommen? Nein, ich bin schon seit einer halben Stunde hier und suche etwas zum Anziehen. Ach so, für die Ausstellung morgen oder? Ja. Also, wie sind Sie, diese Frau? Miller, Sie haben sie noch nicht getroffen? Nein. Ein Glück. Oh, ein Glück für Sie. Ja, was macht die denn für Kunst? Keine Ahnung. Ja, wirklich, ich habe noch nichts gesehen. Ich wundere mich, weil die sieht man eigentlich nie in ihrem Atelier. Die ist eigentlich die ganze Zeit in der Küche. Ich glaube, die frisst die ganze Zeit. Aha. Ich suche für mich und auch für eine Partnerin so etwas Elegantes. So. Wir bräuchten zwei lange Kleider. Verstehen Sie? Etwas Schickeres. Das Kleid zum Beispiel hier. Wunderbar, nur ich hoffe, ich bin nicht zu dick. Ich hoffe, ich passe da rein. Ne? Wir müssen gleich anprobieren. Was hätten Sie für meine Partnerin? Die sollen nicht besser aussehen als ich, verstehen Sie? Aber sagen vielleicht wir dann lieber eine Hose. Nein, nein. Sie will trotzdem auch ein Kleid haben. Okay. Vielleicht lieber in Braun. In Braun? Nein, nicht unbedingt. Ich wollte so gerne einen Rock anziehen. Ja, die Tochter von Hildegard Knef, ne, die ist auch immer in der Küche und die hat nichts geerbt. Die kann nicht singen. Die sieht nicht gut aus. Nix. Das Einzige, was sie machen kann, ist Kuchen backen. Stellen Sie sich vor. Aber sagen Sie, von wem sind Sie denn die Tochter? Was denken Sie, wenn Sie mich sehen? Also, ich denke, Ihre Mutter muss eine richtige Schönheit gewesen sein. Also, ein wunderbares Lächeln. Ja, das stimmt. Können Sie mir ein bisschen helfen? Mir sagen, sie hatte blonde Haare. Blonde Haare. Frau Schneider. Ja. Frau Romy Schneider. Oh, okay. Aber wer ist denn Ihre Mutter? Das wissen Sie nicht. Meine Mutter ist Dietrich. Ach, yes. Bin ja viel molliger als sie. Sie hatte auch dafür gesorgt, dass sie mager aussieht. Obwohl sie eigentlich ganz verfressen war. Die hat total viel Heringe und Kartoffeln und Gulasch, alles gekocht und ganz viel gegessen. Ich musste ihr ständig das ganze Essen nach Paris schicken. Mhm. Wenn sie wohnte in Paris und ich in Amerika, es war die Hölle. Hallo, Gata. Warum gehst du nicht dran? Ich habe heute schon 5 Mal angerufen. Ich brauche dringend 20 Dosen von dieser Feuchtigkeitscreme, die ich immer benutze. Revlon. Die Schlafstabletten gehen mir auch bald aus. Und dann 2 neue Füller. 30 Schreibhefte. 10 Bleistifte. 2 Anspitzer. Und wo ist der Unterschied zwischen Füller und Füllerhalter? Oh. Ich brauche eine neue Perücke. 5 Bürstenhalter. 5 Flaschen Scotch. Freunde, ich rede wieder. Mein Tochterchen. Weißt du noch, wie schön das war, als wir auf dem Schiff waren? War das nicht wunderschön? Ups. Ich habe dir dieses schöne Kleidchen mit Schleifchen angezogen. So hübsch siehst du aus. Ich habe noch ein Foto gefunden. Wunderschön. Und dann war das nicht schön. Wir da waren in Kalifornien, in unserer tollen Villa. Hattest du keine guten Zeiten? Jeden Tag in Hollywood. War das nicht wunderbar für dich, Kater? Alle wollten uns fotografieren. Und wir haben es zugelassen. Du bist meine beste und einzige Tochter. Sauerkraut brauche ich auch noch. Schön, dass du gekommen bist. Prost. Auf Miller. Prost. Ja, auf die Ausstellung. Wollen Sie rot oder weiß? Haben Sie ein bisschen was mit Bubbles? Ein bisschen Sekt. Shampoos. Champagner. Ja, gut. Ich trinke eigentlich nicht mehr, aber heute Prost. Ein Champagner ist... Kann nicht schaden bei einer Exposition. Prost. Ja, ganz stolz. Meine Bilder. Meine Bilder. Guck mal. Es sieht fantastisch aus hier. Mit einem Kuchen an allen Wänden. Es ist toll, ne? Ich hoffe, dass noch mehr Leute kommen. Also ich meine... Also Dietrich, willst du nicht mal ein Bild von mir kaufen? Ich lasse mir durch den Kopf gehen. Also ich könnte jetzt schon was kaufen, wenn ich wollen würde. Wie hast du denn die Kuchen haltbar gemacht? Wie können die leben, die Kuchen? Da ist Lebensverzögerungsfarbe und ich habe die imprägniert. Ah, okay. Die sind... Wasserfest auch? Kann man in die Badewanne werfen? Ja, ich habe mit Leinöl fixiert und außerdem, wenn der Krieg käme... Wenn wir nichts zu essen hätten, dann könnten wir uns einen Kuchen teilen. Aber mit diesem ganzen Zeug, was ist da drauf? Wir können im Krieg einen Kuchen teilen. Aus einem Luxusartikel etwas, was uns rettet, wenn der Krieg kommt. Das ist ganz schön und fantastische Idee. Fantastisch. Aber Miller, ich weiß gar nicht, ich hatte gedacht, die Kuchen stehen für die schmerzhaften Öffnungen in den Körpern der Töchter, die narzisstisch besetzt wurden von ihrer Mütter. Ja, das schreibt man in den Katalog, das ist für die Presse. Das wird immer so gemacht in der Kunst, dass da ein Problem ist. Ich habe gar keine Schmerzen. Ein einziges Problem mit meiner Mutter habe ich, dass ich noch von ihren Tantiemen leben musste. Aber jetzt, wenn so viele Kunden hier kämen... Also ich habe das ja schon gerade gesagt, aus welchem Grund ich nichts jetzt... Also ich kaufe vielleicht einen Kuchen für den Krieg. Mir gefällt das ja nicht. Wie bitte? Mir gefällt diese Fressausstellung überhaupt nicht. Fressausstellung nennen Sie das? Das sind Kuchen. Kunstkuchen sind das. Diese schlechte Laune ist so süß, Emma. Du bist immer so muffelig. Alle findest du blöd. Und no, aber das ist doch wirklich eine Schande für dieses Institut. Ach, das ist doch Geschmackssache. Die einen mögen Kuchen und die anderen eben nicht. Ja, also ich war schon, also... Doch, also begeistert. Also ich finde das unglaublich. Sahne und Blödsinn. Richtig gut eigentlich. Ja, schon. Das ist ja widerlich. Frau Dietrich, ich möchte Ihnen das erklären. Aber tatsächlich, diese Kuchen, das sind die Teile meiner narzisstischen Mutter. Ich nenne diesen Bilderzyklus Kuchenbilderzyklus. Großartig. Ich würde gerne etwas zur Ausstellung sagen. Und zwar... Warum malen Sie nur Kuchen? Also aufgepasst, es sind jetzt schon 15 Besucher da. Ich mache jetzt schon mal die Ansprache. Es waren noch nie so viele Besucher bei einer Vernissage. Beruhigen Sie sich, es wird alles verkauft. Meine Damen und Damen, wir verleihen zum Anlass der Vernissage die Auszeichnung, die... Macht an eine von Ihnen, die Macht, in der Zeit Macht. Ihres Aufenthalts im Institut Elektra... Wie heißt das? Macht? Macht. Die es geschafft hat... Die Macht? ...sich von ihrem Tochter einer Promi-Mutter-Komplex... Hat Macht-Mutter gesagt? ...vollständig zu befreien. Nein, die hat Macht gesagt. Macht? Die, ja, die Macht. Macht von dieser Auszeichnung. Macht kommt von Machen. Deshalb. So, die Macht. Macht. Macht. Die Macht. Macht. Ja. Ich habe dieses Institut gegründet, weil ich als Tochter einer weltberühmten Kosmonautin. Das ist schon wieder los. Tereshkova. Das ist meine Vernissage, Frau Tereshkova. Ich habe die Bilder gemalt. Die hängen hier, die Kuchen. Tereshkova, cherste, liebes. Beruhig dich. Ja, ich. Du weißt meine Gefühle. Aber ich muss eine Sache sagen. Und das sage ich auch euch allen. Wir wollen mit unseren berühmten Müttern abrechnen. Aber warum? Wir können uns auch mal mit den Vätern beschäftigen. Können wir auch? Müssen wir nicht, aber können wir. Aber warum? Warum, warum? Warum? Vielleicht ist es schwer, das anzuerkennen. Aber eure Mütter, alle wie sie waren, alle waren perfekt. Schlimm war der Vater, der nicht da ist. Das ist viel schlimmer. Und natürlich kann man dann nur mit der Mutter böse sein. Der Vater ist nur ein Ideal im Kopf. Eigentlich will ich was anderes schon die ganze Zeit sagen. Ich muss etwas geschehen. Ich komme von dem Svenska Nobelpriset-Komitee. Ich bin eine Repräsentante für den Frauenpreis, der neu eingesetzt werden soll. Ich bin hierher geschickt worden, weil du warst nominiert. Warum? Tereskova? Frauen-Nobelpreis nominiert. Und ich bin hier, um zu erkunden, ob du dich auch eignest. Ich liebe dich, aber du eignest dich nicht. Warum? Na, erstens bist du ein Mann. Was? Ich bin ein Mann? Ah, ja, du bist mein Mann jetzt. Und zweitens, ich meine, wenn das jetzt ein Mann ist, ja, anscheinend. Ach, es gibt auch noch mehr Probleme. Man muss es ehrlich sagen. Welche du Probleme? Hast doch deine Klienten im Prinzip benutzt für deinen eigenen Gewinn. Und du hast dir von einer Anwältin zuarbeiten lassen und die hat Prozente bekommen. Ich habe es doch alles überprüft. Ja, aber das Ich ist doch das, was wirklich auch das Wichtigste ist auf der Welt. Lindgren! Du kannst nicht einfach so tun, als wären da keine anderen Interessen. Du lebst nicht in einem luftleeren Raum. Ja. Also, mein Herz. Ladies, reißt euch zusammen. Was ist los? Korruption. Nein. Und das Ganze in der Schweiz. Es ist leider Korruption. Hey, Schärfste, Hilfe! Dein Herz. Ich glaube, er bekommt einen Herzinfarkt. Herzinfarkt. Lindgren. Geht's wieder? Nein, der Arm zittert. Außerdem, der Reißverschluss ist offen. Ich meine, was soll das denn jetzt? Sie braucht Adrenalin. So eine Bescherung. Ich muss die Reschkova auch noch Herzinfarkt kriegen. Miller, entschuldige. Weil ihre Mutter zu groß war. Es geht doch um Leben und Tod. Ich bete manchmal. Ja, ist okay. Lindgren. Vielleicht ein bisschen Kuchen. Also. Das finde ich wirklich reizend. Das kann ich mir vorstellen. Geht ihm das schon besser. Auch. Ein Glück. Hallo. Ja? Fantastisch. Mann, oh Mann. Was für ein Typ. Oh my God. Danke, dass der Kuchen dich gerettet hat, Miller. Der ist eine fantastische Kunst. Ich frage, Komitee, ob du als Nächster vielleicht nominiert wirst, weil du bist nicht nur Kunst, sondern du bist auch Lebensretterin und du bist ganz eine Frau. Oh, ich hab's geahnt, wirklich. Ach so. Das hab ich gefühlt. Respekt. R-E-S-P-E-C-T. Lindgren, willst du meine Frau werden? Tereskova, ich sag ja. Ja. Du, oh mein. Du, oh mein. Du, oh mein. Jetzt könnt ihr Mütter werden und Väter, also beides. Und Sie werden die perfekte Mutter, Frau Lindgren. Tereskova, Sie können auch Vater werden. Mutter ist Mutter ist Mutter. Mutter ist Vater ist Mutter ist Vater. Hier im Institut Elektra. Ich hab noch hier so einen Gutschein für einen Möbelhaus. Die Liebe ist das Wichtigste. Kniff die Ringe! Hier, die sind sogar mit Zuckerguss obendrauf. Bitte schön. Sie dürfen jetzt die Braut grüßen. Ich? Die Hochzeitstorte. Bitte sehr. Mit extra viel Fondant. Die Geschenke können vorne abgelegt werden. Das Plastikbrautpaar bitte nicht essen. Nicht essen! Kniff, kannst du die Ringe zur Seite machen? Ja, sehr wohl. Wer schneidet den Kuchen an? Das Brautpaar natürlich. Kniff, kannst du die Geschenke wieder einpacken? Bitte schön. Das Brautpaar darf sich jetzt küssen. Sie waren auf neuem Gewand. Wir spenden eure Gene in die Zukunft. Wir tragen Chromosome für die Welt. Wir geben den Mädchen die Namen und die Kraft. Die Supermutter. Ja, Viola Brilowska. Es sprachen Françoise Cactus, Pia Düsterhus, Christine Auelbach, Iris Minnich, Silvia Berger, Caroline Gempeller, Claudia Konrad, Bela Brilowska, Gloria Brilowska, Mariola Brilowska. Gesang Françoise Cactus, Pia Dörhus, Mariola Brilowska, Günter Resnicek. Komposition Brezel Göring. Technische Realisation, Sounddesign, Gesangsarrangement Günter Resnicek. Mastering Gavin Weiss. Regie, Realisation die Autoren. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.